suis très content. Oui, tout est en ordre. Moyenne. In our last lesson, we had a look at the personal pronouns and their weaker forms. Today, we shall complete this by seeing what happens with reflexive verbs. With reflexive verbs, we get in the dative case mir, dir, sich, sich, sich, eis, ihr, sich. Once more, mir, dir, sich, sich, sich, eis, ihr, sich. In the accusative case, we get mich, dich, sich, sich, sich, eis, ihr, sich. Once more, mich, dich, sich, sich, sich, eis, ihr, sich. This, of course, is largely the same thing as with the simple personal pronouns, except for the third person singular and the third person plural. Remember that for the simple personal pronoun, we get in the dative case him, hier, him for the third person singular and hinnen for the third person plural, while here we simply get sich for the singular masculine, feminine and neuter and for the plural. The same is true for the accusative. Instead of hien, sie hat in the third person singular and sie in the third person plural, we get sich for both the singular and the plural. Now let's look at this in practice. De pap wäscht sein Jung. The father washes his son. Hier wäscht hien. He washes him. But if we say hier wäscht sich, the father does not wash his son, but himself. Coiffeuse kämmt client. The hairdresser combs the client. Sie kämmt sie. She combs her. But if the hairdresser combs herself, this becomes sie kämmt sich. Wäschen and kämmen are particularly interesting examples as they can also be used with both a dative and an accusative case. De Pap wäscht seinem Jung Tor. In a word-to-word translation, this amounts to the father washes his son the hair. If we replace the nouns by personal pronouns, we get hier wäscht him Tor. If the father washes his own hair, we get hier wäscht sich Tor. So, for wäschen, we can get a personal pronoun in the dative or the accusative case, and we can use wäschen as a transitive or a reflexive verb. Hier wäscht hien, hier wäscht sich. Hier wäscht him Tor, hier wäscht sich Tor. The same is true for kämmen. Coiffeuse kämmt client. Sie kämmt sie. Or, if the hairdresser combs herself, sie kämmt sich. Coiffeuse kämmt der client Tor. Sie kämmt hier Tor. If she combs her own hair, we get sie kämmt sich Tor. So we can have sie kämmt sie, sie kämmt sich, sie kämmt hier Tor, sie kämmt sich Tor. Please also note that if in Luxembourgish we have both a dative and an accusative case, the dative always precedes the accusative case, independently of whether we are dealing with pronouns or nouns. Thus, to use the examples we have just seen, hier wäscht seinem Jung Tor. The dative case seinem Jung precedes the accusative case Tor. This remains true for hier wäscht him Tor and hier wäscht sich Tor. Or coiffeuse kämmt der Client Tor. Client is a dative case and precedes the accusative Tor. The same is true for the pronouns. Sie wäscht hier, dative, Tor, accusative. Sie kämmt sich, dative, Tor, accusative. Needless to add that this is not limited to the third person singular or plural, so we can say ich kämmen dir Tor, du kämmst eis Tor, hier kämmt ihr Tor, hier wäscht mir de Kopf, the head, mir wäschen eis de Kopf, dir wäscht ihr de Kopf, and so on.